Tja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir gehen jetzt ganz gelassen in eine neue Woche mit einer offenen Sendung. Und was frage ich euch da? Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0130 2911, Telefonnummer und Faxnummer 0130 1151 22. Alex, 18 Jahre. Jo, hallo Domian. Der Erste heute Nacht. Jo, hallo Domian. Dein Thema. Jo, ich habe ein ziemlich verzwacktes Thema, weil es geht darum, ich bin in einer Beziehung, ist normalerweise nichts Ungewöhnliches. Nicht so ganz ungewöhnlich. Ja. Hab ich schon mal von gehört, von sowas. Ja, dann kennst du ja auch das Alter von meiner Freundin. Das Alter? Ja, 35. Nee, 35. Schönes Alter. Ja, und ich bin 18. Ja, auch ein schönes Alter. Ja, nur der Unterschied halt, ne? Ja. Und weil wir haben momentan ziemlich viel Stress. Warum? Weil Umfeld und so. Weil da ziemlich viel drum geredet wird. Und wir waren da auch ziemlich deswegen fertig gemacht. Was sagen die Leute denn zu euch? Ja, wie kann man zu mir persönlich sagen, wie kannst du nur mit so einer alten Frau, ich wiederhole jetzt mal wortwörtlich, mit so einer alten Frau rumhängen, das ist doch eine Oma und was, das könnte deine Mutter sein und ehrlich gesagt, je nach dem Motto, wo dir lieber hinfällt, da fällt sie hin und wir haben uns halt miteinander verliebt und... Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Über CB-Funk. Über CB-Funk? Ja. Das ist ja eine schöne und ungewöhnliche Art, sich kennenzulernen. Ja, dann haben wir uns mal getroffen. Ja. Und da hat's auch gefunkt. Hat sie dir denn am am Funkgerät gleich gesagt, dass sie schon 35 Jahre alt ist? Ja. Und das hat dir aber nichts ausgemacht? Nein. Sie hat eine fantastische Stimme wahrscheinlich. Oh, Wahnsinn, du. Oh, Wahnsinn. Du warst also direkt in die Stimme verliebt? Ja. Und dann auch in die Art und Weise? Ja. Als du sie dann gesehen hast, war es auch okay. Sie ist einfach Wahnsinn. Alex schmilzt dahin. Ja. Sie ist eine tolle Frau, sagst du. Ja. Und dir macht das, dir macht persönlich dieser Altersunterschied überhaupt nichts aus. Das ist dir völlig egal. Auch, dass sie in einer anderen Lebensphase ist und sowas, ist dir egal. Ja, und da kommt auch noch ein anderer Punkt dazu, weil sie hat eine Tochter und sie ist nur 6 Jahre jünger wie ich. Also sie ist 12. Und da gibt es auch ein Aufruf von Gerede immer. Und das macht uns alle beide ziemlich fertig. Was gibt's denn da für ein Gerede wegen der Tochter? Ja, und das heißt, ja, was willst du mit einer Frau, die ein Kind hat und das kann eh nicht gut gehen und... Was hast du für Hirnis als Freunde? Da frage ich mich auch. Ja, aber im Ernst. Gibt es denn keinen in deinem Umfeld, der sagt, okay, ja, es ist nun mal so, wie es ist? Es gibt auch einen Funkkumpel, der derselbe Meinung ist wie ich. Der hat mal, weil jemand am CP-Funk schlecht über uns hier gesprochen hat, und ständig, du musst vorstellen, gerade wenn jemand stärker ist wie du und hängt zwischen den zwei Stationen, kann er dich wegdrücken. Und er drückt ständig sie weg und ich weiß auch, wer es ist. Und da wird ständig drüber lästert und was will denn der mit der Alten und... Also übel. Übelst, echt. Kann ich mir vorstellen, dass einem das schon, auch wenn man so locker sagt, mir sind die anderen Leute egal, dass es einem dann doch irgendwie wehtut und zusetzt. Verdammt, ne? Ja. Gibt es denn Leute im Umfeld, im Bekanntenkreis, Freundeskreis deiner Freundin, die sagen, das ist in Ordnung? Ja, ein anderer Kumpel, der René, der wird nämlich mal aufzuhören. Also René, wenn du mich hörst, wollte ich mich noch bei dir bedanken, dass du so uns beiden hältst und uns so bekräftigst. Und René ist ein Freund von deiner Freundin, oder wie? Der ist ein Freund von mir. Von dir, ah ja. Der ist auch ein CB-Funker. Was ist denn mit den Freunden deiner Freundin? Naja, die akzeptieren das auch, also... Eher. Nur, ich meine, besonders begeistert sind sie nicht, aber so, das ist ja nicht gerade alltäglich. Hast du den Eindruck, Alex, dass diese ständigen blöden Sprüche eure Liebe sogar ein bisschen... Na, ich will nicht sagen beschädigen, aber verkomplizieren. Ankratzen, das schon. Ja, weil wir haben manchmal schon das Gespräch, wie soll es weitergehen und so und das Gerede und alles. Also Alex, super klare Aussage von mir. Super klare Aussage von mir. Ich hoffe, dass deine Freundin auch zuschaut oder zuhört heute Abend. Glaube ich nicht. Ich hoffe, dass du es aufnimmst. Ich habe kein Videorekorder. Das ist egal, dann sag's ihr halt. Lasst euch dann wirklich nicht mürbe machen. Es ist, ich weiß, mehr kann ich, das ist vielleicht nicht sehr hilfreich, dass euch das sehr, sehr, sehr viel weiterhilft. Sehr weh. Es tut sehr, sehr weh. Entscheidend ist wirklich eure Liebe. Basta. Ja, okay. Entscheidend ist, dass du die Frau magst und entscheidend ist, dass die Frau dich mag. Wahnsinnig. Ja, das ist absolut entscheidend. Und alle Leute, die darüber dumm rumreden und dumm rumquatschen, die kannst du wirklich in der Pfeife rauchen. Die kannst du vergessen. Ja, und der das hier... Du hast recht und deine Freundin, ihr beide, ihr habt recht. Und der Typ, der das macht an der Funke, da dachte ich eigentlich, es war einer meiner Kumpels, war er auch die ganze Zeit lang, bis es auf immer anfing. Alex, lebst du noch zu Hause? Ja. Was sagen deine Eltern denn dazu? Sag mal so, begeistert sind sie nicht gerade. Mhm. Aber sie lassen dich auch irgendwie in Ruhe, relativ. In gewisser Hinsicht, ja. Ja. Alex, meine Meinung, und ich kann dir wirklich versichern, dass das sicher ganz, ganz viele Leute, die jetzt auch zuhören, zuschauen, genauso sehen. Lasst euch eure Liebe nicht kaputt machen, nur weil irgendwelche Leute meinen, die Altersunterschiede sind zu groß. Der Altersunterschied ist zu groß. Jürgen, ich habe einfach nur die Angst, dass, was das Ganze hier redet, dass einer von uns beiden, also sei es sie oder ich, dann nicht mal die Kraft dazu haben, das durchzuhalten, weißt du? Mhm. Deswegen sage ich dir an dieser Stelle, das ist vollkommen in Ordnung, was ihr beide macht. Und fass es bitte wirklich als ganz, ganz klare Ermutigung auf, dass ihr weitermachen sollt. Dass nur eure Liebe zählt. Nur das ist wichtig. Alles andere ist vollkommen egal. Und pfeift die ruhig richtig aggressiv an, wenn da jemand blöde Sprüche klappt. Sei ruhig aggressiv. Das hilft in dem Moment auch schon. Genau. Naja, es klingt vielleicht ein bisschen komisch jetzt auf Heike, aber ich bin nicht so ein Mensch, weißt du, der so rabiat sein kann oder so. Ich bin mehr so der Mensch, der ruhige. Mhm. Ich quatsche zwar viel und so. Trotzdem, denkt dir vorher vielleicht ein paar Sprüche aus und schieß zurück und halte zu deiner Freundin. Wenn ihr beide euch liebt, ist das das A und O. Alex. Ja, okay. Alles Gute und schönen Gruß an die Freundin. Jo, danke schön, du Julian. Alles klar, tschüss, mach weiter so. Bleib so, wie du bist. Ciao. Du bist der Beste. Danke, tschüss. Tschüss. Machen die Leute den beiden das Leben schwer, das ist ja unglaublich. Gerhard, 63. Gerhard. Guten Abend, Domian. Guten Abend, Gerhard. Dein Thema. Domian, vorige Woche war ein Mann im Fernsehen oder am Telefon, 29 Jahre, der mit einer Frau liiert ist und impotent ist. Mhm. Am Mittwoch, ne? Ja. Der war nicht impotent, der war zeugungsunfähig. Nee, der war impotent. Du meinst den Impotenten? Ja. Aha. Erzähl mal weiter. Ja, ich bin... Der einen Unfall hatte. Ich weiß jetzt, ja. Ich bin mit 20 Jahren impotent geworden. Mhm. Und bin seit 28 Jahren verheiratet. Mhm. Und die Ehe geht gut. Ich habe meiner Frau dazu ermuntert, ein Inserat aufzugeben, dass sie auch einen Freund hat. Mhm. Und den hast du sehr lange Zeit gehabt. Mhm. Und wir sind heute noch glücklich zusammen. Mhm. Vorab die Frage, warum bist du damals mit Anfang 20 schon impotent geworden? Wenn ich das wüsste. Das weißt du nicht. Weiß ich nicht. Also ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Die haben dann immer nur gesagt, das ist seelisch, das ist seelisch. Mhm. Dann bin ich in die Universitätsklinik gegangen. Mhm. Und dort hat man mich von einem Arzt zum anderen geschickt. Und der Letzte sagt dann, ja, was soll ich noch untersuchen? Mhm. Also es liegt kein organischer Schaden vor? Ja, ich weiß es nicht. Auch das weiß ich nicht. Mhm. Hast du denn, das hatte ich damals mit dem Anrufer auch besprochen, hast du Nachterektionen? Nö. Auch nicht? Also es tut sich überhaupt gar nichts. Es, in all diesen Jahren hatte deine Frau einen Lover, kann man ja sagen, ne? Einen Freund. Ja. Nebenher. War das eine rein sexuelle Beziehung? Ja. Damals die Anruferin erzählte, der Anrufer erzählte, dass die Freundin dann auch sich einen Lover genommen hat und er dabei war. Warst du auch dabei? Nein, das nicht. Bin ich grundsätzlich nicht. Mhm. Trotzdem, wenn die beiden dann zusammen waren, deine Frau und dieser Mann, war das nicht für dich sehr kränkend und schmerzlich? Nein, ich hatte die Meinung, ich kann eine Frau nicht unter diesen Voraussetzungen binden. Und wenn dann eine Ehe kaputt geht, dann kann ich es auch nicht ändern. Aber wir sind beide der Meinung, nur dadurch konnte die Ehe aufrechterhalten werden. Wusste deine Frau denn, bevor ihr geheiratet habt, das wusste sie, und sie hat sich dann darauf eingelassen? Ja. Mhm. Und deshalb hast du das dann auch so hinnehmen können, dass sie einen Freund hatte. Das habe ich gerade nicht richtig verstanden, bist du im Moment immer noch verheiratet? Ja. Du bist immer noch verheiratet. Hat die Frau auch noch einen Freund im Moment? Im Augenblick nicht, ne? Mhm. Das heißt, ihr beide habt miteinander nie eine sexuelle Erfahrung gemacht? Es ist keine platonische Liebe, was man uns sagt, nicht? Sondern kameradschaftlich, nicht? Was man auch mit Petting bezeichnet, und Zärtlichkeit, nicht? Die tauschen wir aus. Ist es denn bei dir so gewesen, dass du, ich sag mal so, im Kopf schon eine Sehnsucht nach Erotik und Sex hattest, aber es halt nur körperlich nicht funktionierte? Ja, genau. Mhm. Mhm. So viele Jahre gab es dann einen Nebenbuhler. Ist sie dann zu dem gefahren oder kam der auch zu... Er kam zu uns nach Hause. Er kam zu euch nach Hause? Ja. Und was hast du dann gemacht? Ja, ich war dann im anderen Zimmer, ne, und gut, ich meine, im Grunde genommen war ich dann nachher froh. Meine Frau war dann ausgeglichener und ich war froh, dass es so ging. Ne? Aber wenn du dann in dem Nebenzimmer gesessen hast, was gehen einem da für Gedanken durch den Kopf, wenn du weißt, nebenan schläft ein anderer Mann mit deiner Frau? Das war zunächst, das war natürlich ein langer Lernprozess. Aber nachher war ich sehr froh drüber. Wie viele Jahre ging das dann mit einem und demselben Mann so? Oh, so 15 Jahre. 15 Jahre. Und das war zwischen den beiden auch völlig abgeklärt, da, ja, dass es nur um Sex ging. Genau. Hast du dich mit dem Mann auch mal unterhalten? Ja. Ja? Wir haben auch zusammen Abend gegessen oder... Nee. Und da gab es keine peinliche Situation so zwischen euch? Nee. Das nicht. Nee. Der wusste aber auch den Grund, weswegen das alles so ist. Ja. Aus welchen Verhältnissen kam der? Hatte der auch eine Frau oder? Er war verheiratet, gut situiert, Akademiker. Nee. Und die Frau wusste nichts davon, seine Ehefrau? Seine Frau wusste nichts davon. Ich vermute, dass du jetzt auch bei mir angerufen hast, um durch deine Geschichte zu erzählen, dass man sich eben auch so arrangieren kann, wenn man sich liebt. Ja. Das war nie ein ernsthafter Trennungsgrund zwischen euch beiden, dass es sexuell nicht klappt. Nee. Wann hast du denn aufgegeben, zu Ärzten zu gehen oder irgendwelche therapeutischen Maßnahmen zu ergreifen? Ach, das ist 20 Jahre her. Mhm. Nee, das war immer so deprimierend, so frustrierend. Aber ist es nicht letztendlich auch frustrierend, wenn man dann nicht weiß, was da mit einem los ist, warum das nicht funktioniert? Ja, sicher, aber ich meine, wie gesagt, ich war ja in mehreren Kliniken, in Universitätskliniken, und da wurde man von einem Arzt zum anderen geschickt, und das war noch viel deprimierender. Nee, ich hatte vor einem halben Jahr mal angerufen bei dir, und da meldete sich eine junge Dame, und da habe ich gesagt, es wäre mal interessant, ein dort als Themenabend Impotenzfrigidität zu haben. Da wurde die Dame sehr unhöflich. Bei mir, meine Mitte, das glaube ich gar nicht. Doch? Ja, wirklich. Ja, war das auch vielleicht ein Missverständnis irgendwie. Ich finde es auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du angerufen hast. Und ich nehme das gern auch nochmal als Hinweis auf, vielleicht wirklich da mal eine ganze Themennacht drüber zu machen. Ist sicher ein Thema, was viele Leute betrifft und was viele Leute auch interessiert. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Denn es gibt kaum ein Thema, was so tabuisiert ist. Stimmt, hast du völlig recht. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und für deine Offenheit und wünsche dir, deiner Frau, eurer Ehe weiterhin alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Gerhard. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist am Telefon der Gerhard, den hatten wir gerade. Florian. Ja, hallo Domian. 20. Ja, genau. Stimmt. Ich bin geschwindigkeitssüchtig. So fängt er einfach an. Ich bin geschwindigkeitssüchtig. Ich finde es nicht lustig. Du findest es, was heißt denn das, geschwindigkeitssüchtig? Fährst du immer ganz schnell Auto oder wie? Sobald ich mich hinter irgendeiner Steuer hocke, muss ich schnell fahren. Das ist zwanghaft. Wie macht sich das denn so? Erzähl mal ein bisschen ausführlicher. Ja, sagen wir mal, ich hocke mich am Abend in mein Auto und sobald da irgendwo freie Strecke ist, gebe ich Gas. Wie stark gibst du denn Gas? Wie schnell fährst du? So schnell, wie es die Strecke zulässt. Was hast denn du für ein Auto? Ich habe zu meinem 18. Geburtstag ein Renault Alpine geschenkt gekriegt. Mit dem kann man schnell fahren, ne? Ja, der fährt 260 Spitze. Wer schenkt dir denn einen Renault Alpine? Meine Eltern. Schön, schön dumm, ne? Ja, irgendwie schon. Ich meine, ich habe mich auch tierisch drüber gefreut und... War das von Anfang an so, seitdem du den Wagen hast? Nö, war es nicht. Nee, ich meine, nicht... Nee, durch was ist es ausgelöst worden? Ja, ich habe den halt ein halbes Jahr gefahren und habe dann irgendwie festgestellt, dass immer nur mehr geht und dass dass eigentlich viel mit so einem Auto möglich ist und bin dann irgendwie da dahinter gekommen, dass man auch mal schnell fahren kann und da ist dann die Sucht irgendwie gekommen. Also ist sind die Erfahrungen schuld, die du mit diesem schnellen Auto gemacht hast? Kann es sein, ja. Und du meinst nicht, dass du Herr deiner selbst bist, das ein bisschen runterzuschrauben? Ne, also selbst meine Freundin hat mir schon gesagt, dass das dumm ist und sie steigt da bei mir nicht mehr ein. Aber selbst das hindert mich komischerweise nicht dran. Also du rast wirklich wie ein Irrsinniger? Das kann man, so sagen. Hast du nicht Angst auch währenddessen? Nee, das ist für mich ein Glücksgefühl. Das ist schön einfach. Denkst du so über all die Dinge auch nach, die passieren könnten? Nee, in dem Moment nicht mehr. In dem Moment nicht, ist mir klar. Aber vielleicht vorher, nachher, jetzt? Ja, jetzt schon, sonst hätte ich, glaube ich, nicht angerufen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das irgendwie unter Kontrolle kriegt. Das ist ja immer so eine Sache mit diesem Autofahren. Ich fahre auch gerne schnell Auto. Finde ich auch ein geiles Gefühl. Ist es auch. Ja, ja, klar. Aber man ist ja damit nicht alleine. Das ist ja das Problem. Man gefährdet ja eben nicht nur seine eigene Gesundheit, sein eigenes Leben. Klar. Sondern ne, du oder man selbst damit man unter Umständen verantwortlich, dass man anderes Leben beschädigt oder sogar auslöscht. Wenn man zu rücksichtslos ist und zu sich zu wenig im Griff hat. Das kommt danach schon ab und zuvor, dass ich mir dann darüber Sorgen mache, was hätte passieren können. Ist dir das richtig ein Problem, ein richtiges großes Anliegen? Ja, irgendwie dass, schon. Dass du quasi Angst vor dir selbst hast, dass da schon mal was passieren könnte? Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mal ein Kind oder über den Haufen fahren würde, ich glaube, ich würde mir das nie verzeihen und nie verkraften. Die Gefahr besteht immer, wenn du im Auto sitzt ja. und fährst, ne? Mhm. Ich bin eine Gefahr, wenn es so mhm. ist. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Vielleicht mein Auto verkaufen, keine Ahnung. Irgend mit was muss ich ja mal anfangen. Besteht technisch die Möglichkeit, das Auto so zu verändern in der Werkstatt, dass es nicht mehr so schnell fahren kann? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Mach das doch, lass das doch machen. Das wäre die erste Möglichkeit, ne? Ja. Also wenn du wirklich nicht so stark bist von der Persönlichkeit, dass du dich da selbst in die Schranken weisen kannst, sagst du ja, dann müssen halt andere Mittel ran. So etwas zum Beispiel. Und als letzte drastische Maßnahme, wie du gerade selbst gesagt hast, Auto verkaufen. Ich finde es ja gut, dass du jetzt das auch schon so problematisierst und du selbst ja davor auch Angst hast und vielleicht eine Katastrophe auch schon erahnst, die durch dich entstehen könnte. Ja, das ist klar. Aber ich meine, die Chance, in irgendeinem anderen Auto mal wieder schnell zu fahren, die ist ja auch immer da. Mhm. Führerschein abgeben, Florian. Nee, auf gar keinen Fall. Nein, aber geh es doch klein an. Versuch das doch mal wirklich mit dem, dass du das Auto einfach drosseln lässt. Das ist schon mal gar keine schlechte Idee. Ja. Und dann fährt vielleicht deine Freundin auch wieder mit ihr Auto und das hat ja auch was. Ja, das wäre garantiert mal wieder toll. Ne? Also ich glaube, dass das auch gar nicht so sehr teuer ist. Nee. Außer wenn deine Eltern so viel Knete haben, dir so ein Auto zu schenken, können sie... Wissen die das, dass du da so mit rast mit dem Auto? Nee. Die wissen das nicht? Zum Glück nicht. Ja. Das wären dann die nächsten Leute, was sich Sorgen machen. Mhm. Aber die Freundin macht sich Sorgen und wir alle und ich machen mir jetzt auch Sorgen. Mhm. Also morgen Anruf bei der Werkstatt, bei Renault, die sollen das Ding runterfahren. Soll ich machen. Ja? Alles Gute. Ich möchte auf diesem Wege noch sagen, dass das gerade andere, wo jetzt vielleicht zuhören, das auch nicht machen, so wie ich. Dass da mehrere Leute mal nachdenken, nicht so schnell zum Fahren. Mhm. Das ist jetzt noch, wir haben jetzt noch relativ locker und mit Lächeln geredet. Ja, klar. Wir würden nicht mehr mit Lächeln reden, wenn du wirklich vielleicht eine Familie totgefahren hättest. Nee, glaub dann, da würde ich auch nicht mehr lachen. Mhm. Das wäre für mich wirklich schlimm. Also, jetzt hast du die Chance, da noch was zu machen. Mach es auch. Mach ich, ja. Alles Gute, Florian. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Heinz, 31. Ja, hallo, Domian. Heinz, schön, dass du angerufen hast. Guten Tag. Ja. Guten Morgen. Was ist denn dein Thema? Mein Thema. Vorerst, der Anrufer, der vorletzte Anrufer, der Angebung, Anführungszeichen, impotent ist, soll jetzt bitte aufpassen. Mhm. In Anführungszeichen wollte ich sagen. Mhm. Ich bin 31 und querschnittgelähmt. Ja. Und habe extreme Schwierigkeiten mit meiner Sexualität. Mhm. Das heißt, ich bin ab dem 5. Brustwirbel querschnittgelähmt. Mhm. Das ist ungefähr bei dir, wenn du bei deinem Hemd auf die Knöpfe schaust, auf die Taschen. Hier. Ein bisschen höher. So. Genau. Mhm. Ungefähr. Unterhalb fühlst du nichts mehr. Gar nichts. Gar nichts. Es ist wie, wie tot. Wie tot. Mhm. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, in denen querschnittgelähmte Gefühl oder Wärme empfinden können. Mhm. Wie ist es bei dir zu der Querschnittslähmung gekommen? Ein Badeunfall. Genau. Mit welchem Alter? Vor fünf Jahren war das. Genau. Mhm. Ja. Genau. Und mit meiner Partnerin, das musst du dir so vorstellen, der Kopf ist völlig normal. Mhm. Ich habe sexuelle Gefühle, meine Partnerin auch. Mhm. Wenn ich mit meiner Partnerin intim werden möchte, muss ich mir eine Spritze setzen, eine Skatspritze. Eine Spritze. Das heißt, es ist eine Lösung in einer kleinen Spritze. Manche Querschnittgelähmte brauchen viel, manche weniger. Ich brauche 1,8 Milliliter ungefähr. Mhm. Andere brauchen 5 Milliliter, andere 4 und so weiter. Und wo spritzt du? In den Penis. Aha. Genau. Und was passiert dann, wenn du das gespritzt hast? Nach circa 10 Minuten, 20 Minuten bekomme ich eine Erektion. Mhm. Aber die Erektion ist nicht so, wie es früher war. Mhm. Wieso nicht? Ist sie nicht ist es nicht so hart, nicht so intensiv? Genau, nicht so hart, nicht so intensiv. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, ich liege im Bett, mhm, meine Partnerin sitzt auf mir droben, mhm, und ich kann ja mein Becken nicht entgegenstemmen. Ja. Also dann, wenn sich meine Partnerin senkt, mhm, mein Becken gibt ja nach. Mhm. Verstehst du das? Ja, ich verstehe das, ja. Erfolge dessen ist, der Verkehr klappt einfach nicht. Mhm. Ich kann nicht die normale Missionarstellung ausüben, dass ich auf meine Partnerin kann. Das ist klar, ja. Das geht nicht. Letztendlich muss deine Partnerin dann alles arrangieren. Genau, so ist es. Aber von dieser Sexualität hat dann doch nur deine Partnerin etwas. Du selbst spürst doch davon auch nichts, oder? Ich spüre nichts, nein, aber es geht im Kopf ab. Es geht im Kopf ab, ja. Genau. Hast du dann auch einen Orgasmus? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht. Also es gibt also auch keinen Samenerguss. Nein, mhm, es gibt ganz wenige Ausnahmen, in denen Querschnittgelähmte einen Orgasmus haben können, mhm, oder, mhm, Gefühl haben. Ganz wenige Ausnahmen sind das. Wie lange hält diese Erektion vor? Je nachdem, wie der Gesundheitszustand ist, 2 Stunden, 3 Stunden, so lange? 4 Stunden. So ja, lange. Doch, mhm, doch, doch. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich zum Arzt musste, denn nach 6 Stunden soll man den Arzt aufsuchen. Mhm. Weil dann das Blut im Penis, wie soll ich sagen, es fließt nicht mehr ab. Mhm, ja. Und das ist gesundheitsschädlich. Das ist dir auch schon passiert, dass passiert, die Erektion nicht nachgelassen hat und genau, du musstest dann zum Arzt. Der hat dann irgendein Gegenmittel gespritzt oder was? Genau, ja. Mhm. Genau. War dir das peinlich? Wäre mir, glaube ich, peinlich. Peinlich, oder? Eigentlich nicht. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an so vieles, wenn man Querschnitt gelingt. Ist klar, ja, ist klar. Genau. Wie oft wendest du diese Methode denn an? Zweimal in der Woche. Mhm. Oder mal einmal, je nachdem, wie wir Lust haben. Und diese Spritze, das ist ja Medikament, kann man sagen, das bekommst du vom Arzt verschrieben? Bekommt man verschrieben, muss, mhm, man aber selber bezahlen. Mhm. Was kostet das? Das sind, so ein kleines Fläschchen, mhm, kostet 45 Mark. Also jedes Mal muss man 45 Mark hinblättern? Nein. Das reicht länger. Ach, das reicht länger, ja. Je nachdem. Aber das eigentliche Problem ist, wenn man mit der Partnerin einen Quickie machen möchte, mhm, das heißt, wenn ich schnell Lust habe, mit meiner Frau einen Sex zu machen, mhm, Querschnittgelähmte können ja, haben in der Regel ein Kondom, ein Urinalkondom am Penis. Mhm. Das heißt, ich kann den Urin nicht zurückhalten, der Urin fließt in ein Kondom ab, dann in einen Beutel. Mhm. Aber wenn du eine Erektion hast, kann der Urin ja ohnehin nicht fließen, oder ist das bei Kippelkill? Das doch, ist bei euch auch anders. Mhm. Doch, bei mir ist es so, bevor ich mit meiner Partnerin Sex habe, muss ich die Blase entleeren. Ja. Das heißt katheterisieren. Ja. Wenn ich aber mit meiner Partnerin zum Beispiel im Auto unterwegs bin, mhm, und möchte Sex haben, mhm, es ist nicht möglich, dass ich im Auto mit meiner Partnerin, mhm, den Verkehr ausübe. Mhm. Petting und so weiter ist alles okay. Ich verstehe, ja. Also ist es schon immer wieder ein richtiger Aufwand, eine richtige Prozedur, ja, geradezu, das zu arrangieren alles. Wahnsinniger Aufwand. Sag mal, ist das so, dass du das vielleicht dann, ich habe es ja gerade schon so in etwa gefragt, dass deiner Freundin alles zuliebe machst, deiner Frau alles zuliebe machst, oder ist es für dich auch schon rein mental schon eine sehr erregende Situation, wenn es dann passiert, obwohl du selbst nichts spürst? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Das spielt sich im Kopf ab. Mhm. Und ich habe ja Gefühle bis zu den Brustwarzen. Das ist ja schön. Du weißt aufgrund deiner früheren Zeit als Nichtbehinderter, was ein Orgasmus ist. Weiß ich ja. Klar. Ist es so, dass man, wenn man querschnittsgelähmt ist und nichts mehr unten spürt, dass man nach einer Weile quasi so einen, ich sag jetzt mal, so einen geistigen Orgasmus auch kriegen kann? Ja. Auf alle Fälle, ja. Ist so schwer vorstellbar für uns, die das nicht erlebt haben. Wahnsinn. Wahnsinn ist das. Würdest du sagen, dass deine Sexualität jetzt fast so intensiv ist wie vorher, als du gesund warst? Doch. Mhm. Nur ich kann halt keine ausgefallene Stellungen machen. Mhm. Ich liege auf dem Rücken im Bett, meine, mhm, Frau sitzt oben. Mhm. Mhm. Ich möchte aber sagen, ich kann meine Frau voll befriedigen. Mhm. Das heißt, es gibt ja auch andere Techniken außer dem Verkehr auszuüben. Ja. Das weißt du ja. Aber das Thema Onanie ist für dich kein Thema? Nein, überhaupt nicht. Das nicht? Wenn, dann passiert das nur in Gedanken und in der Fantasie? Nur in Gedanken und Streichleinheiten und Beisammensein mit meiner Frau. Mhm. War es für deine Frau schwer, kompliziert, sich auf dieses Verfahren, sag ich mal, einzustellen? Eigentlich nicht. Hin und wieder, wie gesagt, der Quickie geht ab. Man könnte ja auch denken, dass das den Partner vielleicht abturnt, erstmal so eine Prozedur mit Katheter legen und was ich alles. Das ist aber bei euch nicht so. Nein, meine Frau sagt, ich gehe duschen, dann weiß ich schon, was zu tun ist. Aber wie gesagt, der Quickie, der geht ab. Der geht gut, dann, wenn das ist ein Nachteil, ist ja vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn alles andere dann doch im Lot ist und funktioniert. Doch, aber ich möchte eins sagen, wenn man in Talksendungen Paare einladet, wo einer querschnittgelähmt ist und die behaupten, die Sexualität ist genauso in Ordnung wie vorher, die lügen, das gibt es nicht. Das geht nicht. Also das ist jetzt durchaus nachvollziehbar, nach dem, was du erzählt hast, dass das eine andere Form von Sexualität ist. Wie gesagt, wenn man zu Hause ist und Zeit hat, alles okay. Aber wenn ich zum Beispiel im Auto bin, im Hotelzimmer, irgendwo übernachten muss, kurzfristig, und habe Lust auf Sex mit meiner Frau, dann geht das nicht. Lieber Heinz, sag doch bitte nochmal den Namen dieses Präparates. Ich meine das insofern, dass all die eventuell jetzt interessiert daran sind, das mit ihrem Arzt mal besprechen sollten, ob dieses Medikament vielleicht auch für sie tauglich ist. Genau. Ja, besonders für den vorletzten Opfer. Genau. Das nennt sich SCAT. SCAT. SCAT. Aber mittlerweile, es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Prothese, die wird im Penis eingepflanzt. Die man aufpumpen kann, ne? Genau. Genau, das habe ich auch schon gesehen, ja, gehört. Dann momentan soll auf dem Markt sein oder von Amerika kommen eine Lösung, die man in die Harnröhre spritzt, die dann eine Erektion bewirkt. Ist aber angeblich noch nicht zugelassen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Auf jeden Fall sollten die Leute, die davon betroffen sind, ausführlich mit einem Urologen oder einem Hausarzt des Vertrauens über solche Möglichkeiten reden. Unbedingt. Darum verstehe ich den vorletzten Anrufer nicht, dass er so viele Jahre sein Urologe nicht das Katzpulsi erwähnt hat. Weil er ist ja eigentlich gesund, nur an Anführungszeichen querschnittgelähmt. Ich danke dir, Heinz, für deinen Anruf. Okay. Und grüße schon deine Frau. Tschüss. Jetzt ist am Telefon die Nadine. Ja, hallo. Und die ist 18 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen, Nadine. Ja. Was ist denn dein Thema? Also mein Thema ist eigentlich, dass ich momentan das totale Chaos in meinem Leben habe. Was ist denn los, Mensch? Es ist momentan wirklich ganz furchtbar. Also es geht erstens darum, dass meine Eltern sich getrennt haben. Und mein Vater ist ganz schwer krank, der wird bald sterben. Und er ist halt alleine momentan. Und lebst du bei deinem Vater? Nein, ich mache eine Ausbildung und lebe in einer anderen Stadt momentan. Und ich kann ihm halt auch nicht helfen. Wie weit entfernt? 300 Kilometer. Also ich kann ab und zu nur am Wochenende kommen. Er liegt aber erkrankt zu Hause? Ja. Was hat er für eine Krankheit? Also er hat ein hochgradiges Lungenemphysem. Und das heißt, er bekommt also kaum noch Luft, er kann kaum noch aufstehen, er kann die alltäglichen Sachen überhaupt nicht mehr machen. Zum Beispiel der Gang an die Toilette für ihn ist schon wirklich eine Mordsarbeit. Das sind vielleicht 5 Meter und er schafft es wirklich nicht. Wer pflegt ihn denn? Keiner. Keiner? Nein, er kriegt keine Hilfe und er ist halt wirklich alleine. Und du bist die einzige Tochter aus der... Ja, also er hat noch 3 andere Kinder. Aber die wohnen in Schweden und die helfen ihm auch nicht. Und sonst die Verwandten, die haben ihn halt alle im Stich gelassen. Und das hat und einen ambulanten Pflegedienst zu organisieren? Das hat er schon versucht, aber da regt sich gar nichts, überhaupt nichts. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo er sich nicht mehr helfen kann. Dann muss ja irgendetwas arrangiert werden. Entweder kommt ein ambulanter Pflegedienst oder er muss in eine Klinik. Ja, also wir haben schon, also ich zum Beispiel, ich habe schon wirklich alles versucht. Ich habe auch versucht, ihn schon ins Krankenhaus zu bringen. Nur das Problem ist, er ist überhaupt nicht mehr versichert. Wie bitte? Weil, er ist nicht krankenversichert? Nein, weil er ist pleite gegangen vor einigen Jahren. und er konnte die Versicherung halt... Du lieber Himmel, also das ist wirklich dann sehr kompliziert. Ja. Er hat doch jetzt im Moment auch eine ärztliche Betreuung. Wie wird Nein, das? Hat er nicht. Hat er nicht? Mm-mm. Er braucht doch Medikamente. Ja, und er hat halt nur noch ziemlich wenig Geld und von dem Geld versucht er sich halt noch irgendwas zu holen an Medikamenten. Aber er bekommt halt nicht die Sachen, die er wirklich braucht. Und die sind auch wirklich ziemlich teuer. Also er hat im Moment nur da wirklich das Wichtigste, um halt zu überleben, wenn man das so nennen kann. Und das macht dir natürlich ungeheure Sorgen. Ja, also ich bin wirklich, also das ist mit der Hauptgrund. Ich bin wirklich ziemlich fertig, weil er redet auch von Selbstmord. Mhm. Und weil ich ihm halt nicht helfen kann auf der Entfernung. Wie ist denn, obwohl sie getrennt sind voneinander, das Verhältnis zwischen deinen Eltern jetzt? Ganz furchtbar. Ganz die sind furchtbar. Halt im Streit auseinandergegangen. Das heißt also, die Mutter könnte ihm auch nicht helfen? Nein. Du bist seine... möchte zwar, aber er will nicht mehr. Du bist die einzige Bezugsperson eigentlich, die er noch hat? Ja. Das hört sich ja ganz traurig an, was du da erzählst. Ja, es ist wirklich ganz furchtbar. Und ja, das ist halt der Hauptgrund. Und das belastet mich ja wirklich ganz furchtbar. Und dann kommt noch der schulische Stress dazu bei mir momentan, dass ich wirklich momentan wirklich am Absinken bin mit allen Noten, dass ich eventuell, also ich würde sagen, höchstwahrscheinlich sitzen bleibe. Welche Stufe bist du? Ich bin momentan im zweiten Semester in der Ausbildung. Was lernst du? Ergotherapeutin. Ja. Und es ist für mich halt ziemlich wichtig, weil ich möchte halt mein Leben versuchen, selber zu leben und selber in die Hand zu nehmen. Aber jetzt mit den ganzen Problemen, das belastet mich so sehr, dass ich schulisch überhaupt nicht mehr mithalten kann. Klar. Entschuldigung, wie oft stehst du denn mit deinem Vater in Kontakt? Wie oft telefonierst du mit ihm? Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Und er kann halt auch kaum noch reden. Aber mein Gott, wie soll das denn weitergehen, wenn sich der Gesundheitszustand jetzt noch verschlimmert? Ich weiß es nicht. Und für ihn sind ziemlich viele Probleme bei ihm. Ist halt auch, weil das Haus von uns muss verkauft werden, wegen den Geldproblemen. Und das belastet ihn halt, weil er nicht weiß, wohin er gehen soll und weil er keinen mehr hat. Und er möchte halt auch nicht ins Pflegeheim. Er möchte nicht von anderen Leuten abhängig sein, weil es halt noch nie gewesen ist. Und ich kann ihm so nicht helfen. Ich versuche es und versuche es, aber ich rede gegen eine Mauer. Inwiefern gegen eine Mauer? Ja, ich kann gegen anreden, aber er sagt, er möchte nicht mehr. Er möchte nicht mehr leben. Das Leben für ihn ist nicht mehr lebenswert. Und das liegt aber auch hauptsächlich an diesen ganzen materiellen... Ja, genau. Aber es gibt ein Haus, sagst du. Ja, und das muss er halt verkaufen, weil er kann es halt nicht mehr halten. Weil er ist wunderbar verschuldet. Hast du dich mal erkundigt, was diese Sache mit der Versicherung betrifft? Ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, ihn wieder in irgendeine Versicherung einzugliedern? Ja, das habe ich bereits versucht, aber es ist im Moment noch erfolglos. Also es kommt überhaupt nichts rüber. Hast du den Eindruck, dass aufgrund dieser sehr miserablen Situation er auch nicht genügend medizinisch betreut wird? Ja. Und dass er deshalb vielleicht sogar nicht noch kranker wird oder die Krankheit mehr fortschreitet, als es nötig wäre? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Nadine, das klingt wirklich sehr dramatisch. Und ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie man das macht, wie man da vielleicht doch irgendwie noch was arrangieren kann. Bin aber fast irgendwie sicher, dass das auf irgendeine Weise geht. Deswegen möchte ich dich bitten, jetzt aufzulegen und du wirst von meinem Psychologen, dem Peter Ofsianowski, nochmal angerufen. Und der ist auch versiert in solchen Fragen, dass ihr gemeinsam vielleicht beratschlagt, was man da unter Umständen jetzt dann sehr schnell noch in die Wege leiten könnte und er dir vielleicht auch noch ein paar wirklich praktische Tipps geben kann. Ja, das wäre ziemlich toll. Denn da muss jetzt ein Praktiker ran, da habe ich natürlich keine Ahnung von, auch wie man das versicherungsrechtlich da vielleicht irgendwie auffängt. Das muss halt auch ziemlich schnell gehen. Also ich habe halt natürlich, alles versucht. Ja. Also leg mal auf und der Peter ruft dich gleich wieder an. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Viel Glück. Danke. Tschüss. 1.34 Uhr und 5 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. We'll be right back. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln von 1Live und dem WDR Fernsehen. Offene Sendung, offene Talkradio-Show heute Nacht. Und das heißt ja, dass ihr euch hier bei mir melden könnt zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0130 29 11, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. An dieser Stelle möchte ich sehr gerne zwei Leute grüßen. Obwohl dieses hier ja keine Grußsendung ist, aber Ausnahmen sind ja das Salz in der Suppe. Zwei Leute, die, wie ich weiß, diese Sendung relativ regelmäßig verfolgen, haben nämlich Geburtstag. 60 Jahre alt geworden ist, vor gut einer Stunde, Toni Marschall in Baden-Baden. Schöne Grüße von hier. Alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Und gestern hatte Geburtstag meine alte, dicke Freundin Hella von Sinnen. Sie ist natürlich nicht 60 Jahre alt geworden, vielleicht 30 oder 35, sowas in der Kante. Ich gratuliere von dieser Stelle aus ganz recht herzlich. Viel Gesundheit, viel Liebe und viel Erfolg, liebe Hella, auf dass wir dich bald wieder regelmäßig im Fernsehen alle sehen und bewundern können. Alles Gute. Es geht weiter mit Sven und der ist 19 Jahre alt. Hallo, Domian. Sven, hi. Hi, es geht darum, ich bin sexsüchtig. Also ich würde das, also wenn ich Mädels kennenlerne und mit ihnen schlafe, habe ich danach kein Interesse mehr an ihnen. Aha, dann hat das dieses bedeutet, dass du einen sehr hohen, in dicken Anführungszeichen, Verbrauch an Frauen hast, oder was? Ja, zurzeit schon, also es geht erst seit einem Jahr so. Mhm. Wie viele Frauen hattest du im letzten Jahr? Wie viele Frauen ich letztes Jahr hatte? Mhm. Über 20. Mhm. Mhm. Also es sind verdammt viele. Mhm. Und also sie interessieren mich auch nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Also ich unterhalte mich gut mit ihnen. Sie interessieren mich so an sich. Ihre Personen interessieren mich. Mhm. Doch wenn es dazu kommt, dass ich mit ihnen ins Bett gehe, danach ist das Interesse total verflogen. Immer weg. Das heißt im Klartext, dass du im Prinzip nur darauf aus bist, mit den entsprechenden Frauen und Mädels in die Kiste zu gehen? Nein, voll nicht. Wie? Nein, überhaupt nicht. Ja, aber doch, letztendlich ja, weil du danach ja dann kein Interesse an denen hast. Ja, das ist das Dumme. Also es gehört irgendwie dabei, also dazu. Also du hast im letzten Jahr 20 Sexaffären gehabt, mhm, und daraus ist dann keine weitere Beziehung oder Affäre oder so etwas entstanden? Nein, irgendwie, doch, es ist einmal dazu gekommen, dass ich 3 Monate mit einer Frau zusammen war. Wie lange? 3 Monate. 3 Monate, naja, immerhin. Ja, sie hat mich sehr interessiert, es hat auch sexuell sehr viel Spaß gemacht. Und während dieser 3 Monate warst du dieser Frau auch treu? Ich war dieser Frau anfangs treu, ja. Ja. Doch irgendwann habe ich dann das bemängelt gehabt an ihr, weil das war an dieser anderen Frau, die ich vor zig Zeiten dann hatte, besser. Mhm. Und ich finde immer irgendeinen Fehler an irgendeiner Frau. Was hast du denn an der bemängelt, mit der du da fast 3 Monate zusammen warst? Sie hat mich nicht zu viel beachtet, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also ich brauche auch sehr viel Zuneigung. Du willst auf Händen getragen werden. Bitte? Du willst auf Händen getragen werden. Nein, überhaupt nein. So doll auch nicht. Überhaupt nicht. Also ich tue sehr viel für die Frauen, also mhm, für die Person, in die ich verliebt bin. Ja. Aber irgendwie, ich habe danach irgendwie, ich weiß auch nicht, das Interesse ist einfach verflogen. Und ich will es auch nicht, also... Mhm. Sven, wenn du mal im Moment keine Frau im Visier hast. Mhm. Sehr selten. Sehr selten. Im Moment, hast du im Moment eine im Visier? Oh ja. Erzähl mal. Also, ich kenne sie von der Freundin her. Mhm. Sie war auch mal kurz hier. Wir haben uns nett unterhalten, nachts mal irgendwann hier hin mit ein paar Leuten, irgendwie mhm, noch was getrunken oder so. Und da hat sie mich sehr interessiert und ich treffe mich ab und zu mit ihr und also die Chemie stimmt schon, mhm, einfach so. Und sie ist auch nicht, also körperlich auch eigentlich schon reizbar, aber auch nicht so, als ob ich jetzt sage, boah, mit der muss ich direkt schlafen. Mhm. Sie interessiert mich als Person selber. Ja. Aber ich habe halt Angst davor, dass wenn ich mit ihr schlafe, also von selber mit dem Schlafen habe ich keine Angst. Mhm. Aber dass danach das Interesse verfliegt, das will ich halt nicht. Ja, dann wäre es ja vielleicht, also diese Konstellation klingt ja schon mal ganz gut, dass du per se erstmal nicht so körperlich, nicht so oberscharf bist auf die Frau, sondern dass die Frau dich erstmal jetzt auch so als Typ und als Mensch vom Charakter her sehr interessiert. Dann wäre es vielleicht nicht falsch, wenn du erstmal auf den Sex verzichtest, um eine solide Basis zu haben, dass ihr eine gute Beziehung aufbaut. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Ja, natürlich. Also ich bin jetzt 19 geworden, ja. Gestern auch. Herzlichen Glückwunsch. Ah, danke schön. Zusammen mit Heller von Sinn. Ja, danke. Das ist sehr gut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, dass du 19 Jahre alt bist und du meinst, du hast reichlich Druck oder so. Ja, genau. Ich hab auch irgendwie noch reichlich Druck. Ich bin auch ziemlich jung eigentlich. Weißt du, was ich glaube, Sven? Dass der Begriff sexsüchtig nicht so zutrifft bei dir. 20 Mädels ist eine ganze Menge Holz, aber so schlimm ist es auch nicht. Nein, aber es steigt ja noch. Ich denk's mir, dass es noch steigt. Ich hoffe es eigentlich auch. Ich glaube ganz einfach, dass das noch im relativ normalen Maß ist, dass du einfach deine Erfahrung sammelst und deine Hörner abstoßen willst. Ja, genau. Und ich habe die Hoffnung, dass da schon sehr bald oder vielleicht auch nicht unmittelbar in der nächsten Zeit, aber eine Frau auftaucht, mit der du gerne auch dann ein zweites oder drittes Mal schlafen wirst. Ja, nee, ich würde auch vielleicht mit den Mädels wieder schlafen, aber dann nur wegen meinem Druck, um den loszuwerden. Nein, es muss eine richtig tolle Liebe in dein Leben kommen. Ja, aber das ist schwerer gesagt, weil ja, manche Leute dadurch, dass ich immer mehr Frauen bekomme, ja, und wird das immer schwieriger, die richtige zu finden. Mhm. Aber sei doch mal ein bisschen jetzt geduldig, versuch dich da doch mal zu disziplinieren, bei der Frau, an der du jetzt da am Baggern bist. Versuch dich noch ein bisschen zurückzuhalten. Wie lange kennst du die jetzt schon? Wie lange läuft das? Also, kennen tue ich die, weiß nicht. Na gut, wie lange läuft das jetzt so? Ein Monat ungefähr, ja, zwischen euch beiden. Mhm. Dann versuch doch mal auf jeden Fall noch einen Monat hinzukriegen, ohne Sex mit ihr. Triff dich oft mit ihr, macht was Gutes, versuch eine gute Beziehung aufzubauen. Mal so als Training quasi. Mhm. Und dann mal gucken, was danach passiert. Und wenn das in die Hose geht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es vielleicht auch noch nicht so schlimm. Es kommt schon der super Schuss, sage ich dir. Der super Schuss. Ja, die Frau, wo du wirklich dann so verknallt bist, dass du... Ja, das hoffe ich doch. Mit Sicherheit. Du bist erst 19 Jahre alt. Ja. Glaub einem alten, erfahrenen Mann. Die richtige Frau wird schon noch kommen und dann hast du da auch keine Sexsucht mehr. Wenn du in 10 Jahren immer noch so drauf bist wie jetzt, dann rufst du mich nochmal an und dann wird's ernst. In 10 Jahren. Ja, okay. Okay, Wort. Sven. Okay, ciao. Ja, schönen Abend noch. Ja, tschüss. Steffi, wo ist sie? Auf der Leitung. 20 Jahre alt. Hi. Hi, Domian. Hi, Steffi. Und zwar rufe ich an wegen dem Typ, der vorhin angerufen hat, der geschwindigkeitssüchtig ist. Mhm. Ja. Und zwar wollte ich ihm mal sagen, wie das ist, wenn man jemanden totgefahren hat, wie man sich dabei fühlt. Hast du jemanden totgefahren? Ja, vor circa 8 Monaten. Weil du zu schnell gefahren bist? Nein, eigentlich nicht. Aber du hast jemanden totgefahren? Ja. Erzähl mal den Unfall, den Hergang. Ja, es war nach einem Dartturnier in eine Ortschaft reingefahren, 1 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Mhm. War eine Verkehrsinsel, direkt neben einer Kneipe. Ich fahre in die Kurve rein und da war er da. Was passiert? Mhm. War kein schöner Anblick, echt. Und direkt als der Arzt kam, war das Leben schon erloschen, oder? Nein, er ist später im Krankenhaus gestorben. Mhm. Wie hast du dich danach, unmittelbar danach, die ersten Tage gefühlt? Scheiße. Mhm. Geht mir jetzt auch noch so, weil ich bin zwar offiziell von der Seite vom Anwalt und so nicht schuld, aber die Schuld gibt man sich halt selber. Mhm. Also hast keine Strafe hinnehmen müssen? Noch nicht, nein. Es steht noch offen, ob es zu einer Verhandlung kommt oder nicht. Aber es ist eine enorme Gewissensbelastung. Ja, sehr. Hast du in irgendeiner Weise Kontakt mit den Angehörigen gehabt? Gehabt, ja. Mit wem? Mit seinem Sohn und mit seiner Verlobten. Wie alt war er? Er ist 17 Jahre alt. Wie, mit seinem Sohn? Ja, sein Sohn ist 17 Jahre alt. Nee, ich meine, wie alt er war? Er war 46. Und wie war das dann, als du mit den Angehörigen gesprochen hast? Kurz angebunden. Den letzten Kontakt zu seinem Sohn hatte ich vor ein paar Tagen. Er ist halt nicht gut auf mich zu sprechen. Er gibt mir die ganze Schuld, das kann ich verstehen. Mhm. Aber es tut mir selber leid, dass er das nicht einsieht. Das ist halt schwer. Was für eine schreckliche Situation, auch wiederum für dich, wenn du konfrontiert bist mit den Verwandten. Was sagt man da, außer dass es einem so leid tut? Es fehlen einem die Worte. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich zu ihm sagen soll. Mein Vater ist tot, das weiß ich selber. Ich bin dran schuld, die Schuld gebe ich mir selber. Wie oft am Tag denkst du an diesen Unfall? Fast jede freie Minute, wo ich alleine bin. Mhm. Oder wenn ich im Auto unterwegs bin, ist es noch schlimmer. Hast du den Eindruck, dass diese Gewissensbelastung seit dem Unfall sogar noch stärker wird als anfänglich? Ja, ich habe das Problem, ich bin seit Jahren aggressiv, das heißt, ich verletze mich selber, da der körperliche Schmerz größer ist wie der, wo mich seelisch belastet. Mhm. Und seit dem Unfall mache ich das halt wirklich intensiv. Mhm. Konntest du wieder so ganz normal direkt danach Auto fahren? Nein. Es ist ein Scheißgefühl. Man setzt sich ins Auto, man braucht 20 Minuten, um überhaupt losfahren zu können. Es zittern einem die Beine. Mhm. Im Dunkeln die Angst, dass irgendwo etwas auf der Straße liegen könnte. Und wenn es nur eine Tüte ist, man tritt auf die Bremse. Mhm. Es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Hast du zwischenzeitlich oder direkt danach überlegt, den Führerschein abzugeben? Nein. Das nicht? Nein. Also du kannst, das merkt man ja auch aus deiner eigenen Erfahrung und deinen Gefühlen, den Christian nur, den Florian nur warnen. Ja. Weil wenn einem dann so etwas passiert, das ist eine solche Katastrophe, die man sich vielleicht vorher gar nicht so ausmalen kann, wie schlimm das ist. Ne? Ja. Man stellt sich das einfach vor, es kann einem passieren, man kommt vielleicht ein paar Monaten drüber weg. Mhm. Der Schmerz ist immer noch da, beziehungsweise die Gewissensbisse vielleicht nicht so stark wie am Anfang, aber sie sind da. Und sie werden einem auch durch irgendeine Situation wieder ins Gedächtnis gerufen. Träumst du auch davon? Ja. Mhm. Hast du Menschen, mit denen du darüber reden kannst? Wenige. Mhm. Steffi, ich finde das gut, dass du angerufen hast. Okay, alles auch als klar. Feedback jetzt auf den Florian. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meinem Psychologen reden? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Dann machen wir das auch so, das leg du bitte auf und du wirst gleich nochmal angerufen. Okay, alles klar. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Sabine, 33. Guten Morgen, Sabine. Ja, hallo. Hi. Hallo, ich wollte über ungewollte Kinderlosigkeit sprechen. Über ungewollte Kinderlosigkeit? Ja, genau. Das heißt, du wünschst dir gerne ein Kind? So ist es, ja. Wie lange schon? 4 Jahre. Aha. Und es klappt nicht in eurer Beziehung? Ja, genau, es klappt nicht. Also es ist auch medizinisch begründet. Wir wissen auch, an wem es liegt und warum und so. Ja, an wem liegt es und warum? An meinem Mann liegt es. Es liegt an der Spermienqualität. Mhm. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht mein Thema. Mein Thema ist eigentlich mehr, wie die Umwelt so damit umgeht. Zum einen ist es ein Thema, was unheimlich tabuisiert wird. Mhm. Also es traut sich eigentlich keiner, einmal darauf anzusprechen. Und zum anderen ist es scheinbar für die Gesellschaft unheimlich wichtig, so an wem es liegt, dass sie irgendwie so eine Schuld zuweisen können. Mhm. Finde ich eigentlich ganz schlimm. Mhm. Wollte ich eigentlich nur mal so loswerden. Wie, woher wissen denn überhaupt die Leute oder die Gesellschaft, das ist ja immer so ein allgemeiner Begriff, ja, dass ihr in dieser Weise betroffen seid? Das steht euch ja nicht auf der Stirn geschrieben. Ja gut, also es gibt sicher so ein näheres Umfeld, die das wissen, wo man mal drüber gesprochen hat. Mhm. Und andere reagieren dann mehr so in der Art und Weise, oh guck mal, Doppelverdiener und so in diese Schiene Juppie-mäßig. Mhm. Mhm. Ohne sich dann mal mehrere Gedanken darüber zu machen oder auch mal einfach nachzuhaken. Mhm. Hast du den Eindruck, dass die Leute das, wenn dann so kommentieren, auch als sei das ein Makel eurer Beziehung, dass das nicht funktioniert? Wenn sie es wissen, ja, teilweise. Also sicher nicht alle, aber teilweise schon. Mhm. Ja. Das war jetzt so die Sichtweise, von die du wiedergegeben hast, von außen, also wie die Leute auf euch reagieren. Mhm. Habt ihr euch denn mit der Situation arrangiert? Ja, wir probieren es halt weiter. Ne? Mhm. Es bleibt nur noch die künstliche Befruchtung und das werden wir sich auch noch in Angriff nehmen. Also das wäre auch ein Thema auf jeden Fall für euch, würdet ihr machen? Ja, würden wir machen. Also ja, wir sind auch in diesem Verfahren und mehr so eigentlich mit dem Hintergrund, dass man sich selber nicht irgendwann mal den Vorwurf macht, es nicht probiert zu haben. Mhm. Erzähl doch mal kurz, wie dieses Verfahren überhaupt funktioniert bei der künstlichen Befruchtung. Was muss man da machen? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Naja, es hängt immer davon ab, an wem es liegt. Also bei uns ist das so der Fall, es gibt nur die Möglichkeit einer Mikroinjektion. Mhm. Dafür muss ich also dann erstmal über einen gewissen Zeitraum mir irgendwelche Hormonspritzen geben, damit möglichst viele Eier ranwachsen. Ja. Die werden dann punktiert und werden im Reagenzglas mit dem gereinigten und zentrifugierten Sperma befruchtet. Mhm. Und wenn die sich teilen, werden sie nach 2 Tagen wieder eingesetzt. Mit dem Sperma deines Mannes? Ja. Ja. Ja, und dann werden sie, wenn sie sich teilen, nach 2 Tagen wieder eingesetzt und dann kann man nur noch abwarten. Das heißt, über dieses Verfahren ist das Sperma dann aktionsfähig von deinem Freund, von deinem Mann? Ja, also die suchen sich dann eins raus, was in Ordnung ist und spritzen das gezielt in die Eizelle ein. Also ist auch schon ein recht komplizierter Vorgang, ne? Dieses machen zu lassen. Ja. Ne? Wie ist das finanziell? Muss man das selbst bezahlen oder übernimmt die Krankenkasse das? Ja, es ist sehr unterschiedlich von Krankenkasse zu Krankenkasse. Mhm. Also sie übernehmen teilweise einen Teil. Wir haben das Glück, unsere übernimmt 4 Versuche. Und mehr möchte ich dann auch nicht machen. Ja, aber du hast noch keinen Versuch gemacht? Ich habe noch keinen Versuch gemacht. Wenn ihr so lange schon probiert und es hat nicht funktioniert, warum beschreitet ihr dann nicht einfach diesen Weg? Ja, wir haben das schon versucht und dann gab es halt immer wieder irgendwelche Gründe, warum das dann zu diesem Zeitpunkt nicht ging. Und ich denke, der nächste Versuch wird so im März, April wahrscheinlich stattfinden. Ah ja, auf jeden Fall ist der Kinderwunsch sehr groß bei euch. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz klar, dass ihr ein Kind haben wollt. Warum adoptiert ihr kein Kind? Ja, weil das halt nicht so einfach ist. Also der Adoptionsantrag läuft auch. Das schließen wir auch nicht aus. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, das wollen wir nicht. Also wir gehen da schon so mehrere Wege parallel. Ja. Nur in Deutschland ist es halt ein Problem, ein Kind zu kriegen. Also man hat uns jetzt beim Jugendamt gesagt, wir müssten in unserer Stadt ungefähr 10 Jahre warten. Wobei bei einem Säugling mindestens einer unter 35 sein muss und das schaffen wir dann schon nicht mehr. Wie schlimm letztendlich, ne? Wie viele Kinder warten auf eine Adoption oder würden wahrscheinlich glücklicher aufwachsen in Familien? Und das Gesetz ist so kompliziert und so verschachtelt, dass es eben nicht funktioniert. Sehr bedauerlich und sehr zu kritisieren. Ja. Das war dein Thema, Sabine. Das war mein Thema. Danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Tschüss. Jetzt ist die Sandra dran und die ist 24. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Mein Thema ist ja Blind Date im Endeffekt und die Folgen davon. Du hast ein Blind Date gehabt? Ja, heute. Heute? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe vor 8 Monaten im Endeffekt übers Internet jemanden kennengelernt. Und wir haben an dem Abend eben miteinander uns unterhalten übers Netz und gechattet, genau. Und ja, am nächsten Tag oder einen Tag später rief er dann an. Und ja, aus diesem einen Anruf sind dann direkt am ersten Tag 8 Stunden geworden, an denen wir miteinander telefoniert haben. Das höre ich immer wieder, dass Leute, die auf solche Art und Weise sich kennenlernen, dann gleich so lange telefonieren. Ja, es war irre. Also 8 Stunden, da hat man doch Hunger zwischendurch. Stunden. Er hat morgens um 8 Uhr angerufen und nachmittags um 4 Uhr haben wir einen Hörer aufgelegt. Ganz praktische Frage, man muss zwischendurch ja mal aufs Klo gehen. Wie macht man das? Man legt den Hörer beiseite oder man nimmt ihn mit. Man muss ja auch mal was essen. Ist genau das Gleiche. Ich habe eine sehr lange Telefonschnur. Und da hat das so lange 8 Stunden gedauert. Also ja. Darauf schließe ich, dass ihr euch wunderbar verstanden habt am Telefon. Wir haben uns sehr gut verstanden. Aus diesem ersten Telefongespräch sind auch ganz, ganz viele geworden. Ich hoffe nicht immer 8 Stunden, weil es dann sehr teuer würde. Auch teilweise länger. Also letzte Woche hat es dann das Maß ganz überstiegen, dass wir dann von abends um 9 bis am nächsten Morgen um 7 telefoniert haben. Nein, die ganze Nacht. Und ja. Aber ich habe keinen Telefonsex gemacht. Doch auch. Dachte das auch schon. Das ich wollte mal so scherzhaft zwischendurch fragen. Und dann, klar, haben wir auch schon gemacht. Alles ist schon gelaufen. Das ist dann auch gelaufen irgendwann, so. Ja. Und heute hast du ihn gesehen? Ja, wir haben uns heute getroffen. Wir hatten schon 3 Anläufe probiert und es hatte nie geklappt. Aus Zeitgründen, weil ich eben aus Berlin komme und er kommt aus München. Wie viele Wochen waren jetzt eigentlich vergangen seit dem ersten Kennenlernen per Ohr? Seit letztem Jahr April. Seit letztem Jahr im April? Ja. Ja, nur erzähl, wie war es denn heute? Ja, es war irre. Wir hatten gestern Abend noch miteinander telefoniert, ob alles klappt. Naja, und dann habe ich mich heute Morgen um 6 Uhr in den Zug gesetzt, bin nach Würzburg gefahren. Ja, und in Würzburg dann ausgestiegen, eigentlich mit dem Gedanken, der kommt sowieso nicht, der versetzt dich. Ja, so irgendwie, skeptisch warst du. Ja, schon irgendwo. Und auf der anderen Seite war aber auch der Gedanke, wenn wir uns sehen, was passiert? Hattet ihr euch Fotos geschickt? Nein, überhaupt auch nicht. Auch nicht. Mein Gott, wie aufregend, wie spannend. Also wir hatten uns so geschrieben. Ja, und dann kam dann eben der Moment, wo er dann auf einmal sprach mich jemand an, meinte, hallo Sandra. Naja. Und ja, dann, und in diesem Moment, jeder Mensch, wir sind ja alle ehrlich zueinander, wir haben ja alle Rasterfahndung im Kopf. Ne? Ja. Wir checken ja immer ganz schnell ab, könntest du mit dem oder könntest du nicht mit dem? Ja. Ne? Du ja auch, so bist du ja auch drauf. Ja, hab ich auch. Und in der ersten Sekunde konntest du mit ihm? Ja. Er hat dir gefallen? Ja. Es war ein Mann nach deinem Geschmack? Ja. Mann! Ja, nur das Problem ist, dass ich seit 3,5 Jahren in einer festen Beziehung lebe. Ach du Jemine. Ja, die allerdings gut, jetzt seit einem halben Jahr auch ziemlich wackelig ist, in Brüchen ja irgendwo geht. Stopp, jetzt muss ich nochmal fragen. Du warst heute in Würzburg. Ja. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin heute Abend wieder nach Hause gefahren. Warum bist du nicht bei ihm geblieben? Er kommt aus München, ja, und hatte heute Abend noch einen geschäftlichen Termin. Achso, ihr habt euch quasi in der Mitte da irgendwie... Wir haben uns in der Mitte getroffen und sind dann eben... Er musste um halb sechs wieder zurück. Mhm. Und ich habe mich um 7 Uhr in den Zug gesetzt und bin dann auch wieder zurückgefahren. Hast du den Eindruck, das könnte jetzt wirklich die ganz große Liebe deines Lebens werden? Ja. Und wenn die andere Sache ein bisschen kriselt? Ja, das ist eben das Problem, wo ich eben im Moment so dazwischen hänge, weil ich sag mir mal... Ich kann 3,5 Jahre nicht einfach wegschmeißen. Aber du hast immerhin fast ein Jahr jetzt auch schon eine Doppelbeziehung, richtig, kann man sagen. Ne? Mhm. Ja. Und du bist deinem Freund ein Jahr fremdgegangen. Ob du, richtig, den anderen nur gesehen hast oder nicht, ist auch egal. Das ist wahr. Und der andere, also dein Freund, dein Hauptfreund, weiß von dieser Beziehung gar nichts? Nein, weiß überhaupt nichts. Er weiß auch nicht, dass ich heute in Würzburg war. Er ist im Moment geschäftlich auf Dienstreise, Fortbildung. Also ich glaube ja, wenn man so etwas so gezielt ansteuert und das auch durchzieht, fast ein Jahr, dann resultiert dieses auch aus einem Manko. Das ist richtig, ne? Das habe ich heute auch gemerkt. Es war so dieses, das ging im Endeffekt ja schon die ganze Zeit, dass wir beide gemerkt haben, vom Miteinanderreden her, war es schon irre, dass wir im Endeffekt teilweise gesagt haben, das kann nicht wahr sein, dass wir uns so gut verstehen. Ja, und wie wir dann heute so zusammen waren, und da ist dann eben auch so, saßen wir beide da und haben gesagt, wir benehmen uns im Endeffekt wie kleine Kinder oder Teenager und wissen gar nicht, was wir da im Endeffekt jetzt draus machen sollen. Ich finde, dass dein Freund das Recht hat, dieses zu erfahren, und du die Pflicht hast, ihm das zu sagen. Das wird auch am Wochenende kommen. Er kommt am Wochenende zurück, und dann werde ich ihm das auch sagen müssen. Glaubst du, dass der Todesstoß dann ist für eure Beziehung? Ja. Oder wird er um dich kämpfen? Also, so wie ich ihn kennengelernt habe in den letzten 3,5 Jahren, wird er nicht kämpfen, nein. Das ist ja auch gerade nicht so ein gutes Urteil über ihn, ne? Naja, es resultiert aus, nicht Erfahrung, aber aus Gesprächen miteinander. Hast du denn den Eindruck, dass er dir treu geblieben ist in der ganzen Zeit? Er ist mir in der ganzen Zeit treu gewesen, ja. Meinst du, er wird aus allen Wolken fallen, wenn du ihm das erzählst? Insofern wohl, dass ich, wenn ich ihm erzähle, wer das ist, weil er hat vor einem Jahr, wie ich eben den anderen kennengelernt habe, neben mir gesessen, wie ich mich an dem Abend mit ihm unterhalten habe. Ach, er saß neben dem Computer? Er saß neben dem Computer, wir waren zusammen im Netz. Aber das hat er doch wahrscheinlich längst vergessen, ne? Nee, weil er an dem Morgen, wie der andere eben anrief morgens, war er als erstes am Telefon. Und hatte sich kurz mit ihm unterhalten. Und ja, das war im Endeffekt schon, also er, so ein Gedächtnis hat er schon, dass er dann auch weiß, wer das ist. Hat denn der Internetfreund, nenne ich ihn mal, hat der auch eine Freundin? Nein. Nee, der ist frei. Der ist frei. Nur heißt das ja nicht unbedingt, dass ihr jetzt gleich in eine neue Beziehung hineinschlittert. Würde ich auch nicht gleich so machen an deiner Stelle. Nee, ist eigentlich auch nicht das Ziel, weil ich eben im... Dadurch, dass ich in Berlin wohne, ja auch eine Arbeit habe in der heutigen Zeit kann ich meine Arbeit nicht so einfach aufgeben. Das geht nicht. Jetzt wäre mir an deiner Stelle letztendlich sehr mulmig zumute, wenn ich an das Wochenende denken würde. Ist es auch. Ermutigt dich denn dein Internetfreund, dass er sagt, hier, du musst ihm das jetzt sagen, du musst ihm reinen Wein einschenken? Über den reinen Wein ja, aber nicht insofern, er möchte nicht, dass ich jetzt mit meinem Freund Schluss mache oder sonst irgendwas beende, aufgrund, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, Sandra, ich weiß gar nicht, ob ich dich das beglückwünschen soll oder bedauern soll. Das weiß ich im Moment selber nicht. Nee, die Frage ist noch, den lassen wir mal offen. Du musst das am Wochenende machen, aber das bist du ja auch fest entschlossen, habe ich gerade gehört. Und dafür brauchst du ziemlich viel Power, glaube ich, ne? Das durchzustehen. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Sandra. Ciao. Ihr Lieben, das war's für heute. Die erste Talk-Radio-Sendung in dieser Woche. In der Technik war Markus Liebetanz. Und morgen heißt unser Thema zu alt für Sex? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Es gibt ja Menschen, die sowas sagen. Was sagt ihr dazu? Kann man zu alt sein für Sex? Ich möchte ganz einfach mit alten Leuten, mit älteren Leuten über Sexualität sprechen, über ihre Sexualität sprechen. Wie lange funktioniert das überhaupt? Kann man das mit 80, mit 85 noch machen? Hat man da Spaß daran? Hat man vielleicht sogar mehr Spaß, wenn man älter ist, als wenn man jung ist? Das sind Fragen, die wir morgen erörtern werden, hoffe ich. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und wir sehen und hören uns wieder um Punkt 1, Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.